Warm wird's und schön. Schönen Tag heute. Aber ob es wirklich schön ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Zürichsee, weiss ich nicht. Wir haben schon guten Grund, dass wir beim Radio arbeiten. Das Aussehen halt. Gestern hat es einen Anlass gegeben von Swiss Aesthetics. Wir haben hier den Geschäftsführer gefragt von Swiss Aesthetics, wie es denn aussieht mit den Radio-Zuse Moderatorinnen und Moderatoren. Vor allem den Moderatorinnen jetzt erstmal. Haben wir den Nina Rost ihr das Foto gezeigt. Bei der Nina fällt mir eigentlich auf, dass sie eine riesen Nase hat. Die ist zwar sehr schmal, aber sehr lang gezogen. Ich würde sagen, die sollte mal zu uns kommen. Da können wir sicher einiges noch raushauen. Die hat aber ein unglaublich schönes Lächeln und tolle Augen. Ja. An den Augenbrauen könnte man vielleicht auch ein bisschen was verbessern. Die Haare sind auch super. Haut sieht auch toll aus. Also da könnte man vielleicht fast sagen, die hat schon permanent Make-up drauf. Und wenn sie es nicht hat, dann sieht sie natürlich schön aus. Nina, eine natürliche Schönheit. Wie sieht es aus bei der Krigi? Fräulein Brülisauer hat vielleicht ein paar Flecken auf ihrer Haut und so ein bisschen unregelmäßige, ein bisschen vernarbte Haut. Ich weiß nicht, ob sie Akne hatte, wo sie ganz jung war. Da könnte man jetzt mit einem oberflächlichen Laser-Resurfacing Hauttextur ein bisschen auffrischen, auf ganz natürliche Art. Das wäre jetzt noch etwas Vernünftiges. Man kann alles vernünftig korrigieren. Der Giacinto in der Schönheitschirurgie? Ja, der Giacinto, den höre ich ab und zu mal, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Der sieht ein bisschen dümmlich aus, erstmal ganz grundsätzlich. Jetzt, wo ich ihn so auf dem Bild zum ersten Mal sehe, bin ich nicht so überzeugt davon, dass ich die nächsten Sendungen auch noch hören werde. Andererseits ist die Musik relativ gut bei euch. Und ja, ich werde mir mal überlegen, ob wir dem nicht so ein Rundum-Paket verkaufen können. Gibt es auch einen kleinen Rabatt? Ah, Rabatt ist immer gut. Und gute Musik übrigens bei uns auch wieder in ein paar Minuten. Nochmal geschwind das Urteil zu mir. Beim Gary würde ich sagen, der sieht so aus, als wenn er schon oft bei einem Schönheitschirurgen war, weil der hat viel zu hochgezogene Augenbrauen. Die Nase ist ein bisschen kartoffelmäßig. Danke. Der Mund. Ja, hat er die Lippen gespritzt? Ich weiß es nicht. Und der Haaransatz, ja, sieht aus, als wenn er künstlich nachgebessert worden ist. Alles klar, aber ich wollte eine zweite Meinung. Gary Reinhardt braucht nichts, weil er sieht gut aus. Er sieht frisch aus, dann finde ich, braucht er nichts. Ein guter Start in den neuen Tag mit der Zürichsee Morgenshow. Radio